Hören Sie heute Nacht eine Aufnahme des Schweizer Radios DRS aus dem Jahr 1987. Der Schläfer von Fellows Cross von Rod Beecham. Wo sind Sie? Sie wissen, wo ich bin. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Sagen Sie mir, wo Sie sind, Michael. Draußen vor der Tür. Was für eine Türe? Vor welcher Türe stehen Sie, Michael? Vor der Türe. Es ist die Türe Ihres Vaters, nicht wahr? Die Schlafzimmertür Ihres Vaters. Ja. Warum gehen Sie nicht hinein? Ich kann nicht. Warum nicht? Ich fürchte mich. Aber Sie fürchten sich doch nicht vor Ihrem Vater, Michael. Sie lieben Ihren Vater. Ja, ich liebe ihn. Warum gehen Sie da nicht hinein? Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor dem Krebs. Vor dem großen, schwarzen Krebs. Er wird mich töten. Nein, das wird er nicht. Doch, es wird er. Er tötet ihn. Ja, das stimmt. Es tut mir leid, aber Ihr Vater liegt im Sterben. Darum müssen Sie ins Zimmer gehen. Sie müssen ihm Adieu sagen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Sie brauchen nur die Türe zu öffnen, Michael. Das ist alles. Öffnen Sie die Türe. Und alles ist in Ordnung. Gordon, nett, dass du gekommen bist. Simon, wie geht's dir? Danke, komm, setz dich. Scotch, okay? Oh ja, Scotch bestens. Gordon, es tut mir sehr leid, dich aus deinem Arbeitsprozess, was immer es auch sein mag, herausgerissen zu haben. Aber Tatsache ist, ich benötige ganz dringend die Hilfe eines professionellen Psychiaters. Cheers. Vielen Dank, du. Cheers. Sag mal, was weißt du über Fellows Cross? Fellows Cross? Ja, es ist ein Dorf irgendwo in Norfolk. Es gibt dort eine kleine Forschungsstation, die auf gewisse psychiatrische Experimente spezialisiert ist. Ja, ja, das weiß ich. Was kannst du mir sonst darüber sagen? Sehr wenig. Ich kenne den Mann, der die Station leitet, flüchtig. Alec Renfrew. Renfrew? Erstklassiger Wissenschaftler, der völlig in seiner Arbeit aufgeht. Warum? Wo liegt das Problem? Um was genau handelt es sich bei diesen Experimenten? Nun, Renfrews Spezialität sind die Auswirkungen einer lang anhaltenden emotionalen Verdrängung. Und kannst du dir vorstellen, warum eine Institution wie Fellows Cross für die Genossen von Interesse sein könnte? Was? Nein, das kann ich wirklich nicht sein. Es gibt keinen plausiblen Grund. Gordon, du weißt doch, was ein Schläfer ist. Ja, natürlich. Ich weiß, was ein Schläfer ist. Also, zufälligerweise haben wir einen Schläfer in Fellows Cross. Wie bitte? Ja, nicht offiziell eingeplant, natürlich. Es handelt sich lediglich um eine von diesen Personen, die wir von Zeit zu Zeit aus den neu ernannten Doktoranden der Universitäten auswählen. Nun, also vor einer Stunde erhielt Control einen Anruf von unserem Schläfer in Fellows Cross. Offenbar ging sie, eine junge Psychiatrieärztin, gestern im benachbarten Wäldchen spazieren, als sie plötzlich diese große, ziemlich offiziell aussehende Limousine bemerkte, die sozusagen mitten im Niemandsland parkiert war. Offensichtlich, um nicht aufzufallen. Also von einem Chauffeur oder irgendwelchen Mitfahrern keine Spur. Wie wäre es mit einem offiziellen, aber gesetzwidrigen Liebespaar? Ja, das soll dann in den besten Kreisen vorkommen. Jedenfalls hielt unser Schläfer den Umstand für wichtig genug, um uns anzurufen und uns die Zulassungsnummer durchzugeben. Ah ja? Sie ist unter dem Namen eines Mannes registriert, der sich Igor Kirov nennt. Es handelt sich um einen Attaché zweiter Klasse innerhalb der Sowjetbotschaft in London. Ah ja, ich verstehe. Und was weißt du über ihn? Sehr wenig. Er ist erst seit 2 Jahren in unserem Land. Natürlich haben wir eine Standardakte über ihn angelegt, aber da steht praktisch überhaupt nichts drin. Wie gesagt, ich kenne Renfrew flüchtig. Ich kann ihn anrufen und ihn diskret auszuhorchen versuchen. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Trotzdem, vielen Dank. Wirst du jemanden hinschicken? Mein Gott, wie soll ich jemanden in eine so hochspezialisierte Forschungsstation einschleusen, ohne Verdacht zu erwecken? Nein. Nein, für den Moment muss ich wohl das Risiko auf mich nehmen, meinen Schläfer zu kontaktieren und ihn anzuweisen, die Augen weit offen zu halten. Sozusagen. Jetzt hebt er seine Hand und streckt sie Ihnen entgegen. Nehmen Sie seine Hand, Michael. Nein, nicht. Nehmen Sie sie, Michael. Ihr Vater möchte, dass Sie seine Hand nehmen. Sie ist kalt. Dann wärmen Sie sie, Michael. Nehmen Sie sie in Ihre beiden Hände und wärmen Sie sie. Tun Sie das? Ja. Was ist er sonst noch, Michael? Er sagt etwas. Ja? Er sagt Adieu. Wirklich? Ja. Dann müssen Sie ihm auch Adieu sagen, nicht wahr? Adieu, Daddy. Er ist sehr müde, Michael. Ich glaube nicht, dass er Sie hören kann. Adieu, Daddy. Viel besser. Ich bin sicher, dass er sich... Adieu, Daddy. Adieu, Daddy. Adieu, Daddy. Adieu, Daddy. Adieu. Daddy. Dr. Renfrew? Seien Sie still! Michael. Michael, alles ist gut. Sie haben Ihrem Vater Adieu gesagt. Alles ist gut. Sie können jetzt schlafen. Das ist es. Schlafen. Ein langer, tiefer, traumloser Schlaf. Okay, Sie können jetzt abschalten, Liz. Entschuldigen Sie meinen Ton vorhin, aber... Das war der falscheste Moment. Ich muss mich entschuldigen, Dr. Renfrew. Vergessen Sie es. Kommen Sie her. Schauen Sie ihn an. Ist beängstigend, nicht wahr? Ein paar ungesagte Worte und ein Mann wird zeitlebens zu einem von Schuldgefühlen geschüttelten, liebenden Leichnam. Und jetzt glaubt er, die Worte gesagt zu haben? Na, ein Teil seines Unterbewusstseins glaubt... Teilweise daran. Das mit dem Krebs habe ich nicht ganz verstanden. Sein Vater ist an Krebs gestorben. Aber im Alter von 7 Jahren glaubte er wirklich, dass ein großer, schwarzer Krebs im Schlafzimmer seinem Vater nach dem Leben trachtete. Wie schrecklich. Jedenfalls kann er jetzt ruhig schlafen. Oh. Wie spät ist es? Ungefähr 11. Ach, Zeit, dass wir uns bewegen. Ausgesprochen bewegungslos haben wir uns während der letzten Stunde auch nicht gerade verhalten. Hey. Vicky, du musst unbedingt einen Weg finden, deinen angeborenen Hang zur Gewalttätigkeit zu vergeistigen. Ja? So, und jetzt habe ich einen Vorschlag. Ich kenne deine Vorschläge, Tim. Bleib da. Ich erinnere mich, dass ich vor einer Stunde nur so bei dir hereingeschaut habe, um rasch eine Tasse Kaffee zu trinken. Also gut. Komm noch ein bisschen zurück ins Bett und ich verspreche dir, nachher Kaffee zu machen. Nein, nein, nein, du, ich muss jetzt wirklich gehen, Tim. Ach, du hast gut lachen. Du hast offiziell deinen freien Tag. Ich hingegen habe mich offiziell in meinem Büro eingeschlossen, um die Auswirkungen zwischenmenschlicher Frustrationen zu studieren. Warum bleibst du nicht hier in der Wärme und studierst die Auswirkungen sexueller Frustration? Kommst du dir etwa frustriert vor? Noch nicht. Aber ich spüre bereits eine nahende Attacke. In diesem Fall solltest du sofort Allison konsultieren. Oh. Das ist ihr Gebiet, nicht meins. Ja? Also, wenn du schon darauf bestehst, dich anzuziehen, dann kann ich dir genauso gut Gesellschaft leisten. Du, Vicky? Ja? Wenn wir schon von der Dottoressa Wiley sprechen. Allison? Allison, hast du in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches an ihr bemerkt? Wieso fragst du? Also gestern in der Kantine, da kam ich am Buffet so von hinten auf sie zu und legte meine Hand auf ihre Schulter. Ganz natürlich. Und sie stieß effektiv einen Schrei aus und ließ dabei ihr Tablett mit allem drum und dran klirrend zu Boden fallen. Bist du ganz sicher, dass du ihr die Hand auf die Schulter gelegt hast? Ach, hör doch auf. Und außerdem hätte Allison normalerweise nie so reagiert. Sogar im Zweifelsfall. Ich habe nie eine weniger neurotische Frau getroffen. Vielen herzlichen Dank. Nein, wirklich. Es war höchst ungewöhnlich und äußerst peinlich. Ich glaube, da stimmt etwas nicht mehr so ganz zwischen ihr und Alec. Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Es ist wie, wenn eine Wand zwischen ihnen wäre. Ach. Gestern Abend war ich im Pub. Sie saßen in einer Ecke. Und weißt du, wie sie aussahen? Für mich jedenfalls. Nein. Wie Eltern, deren einziger Sohn soeben gestorben ist und die sich gegenseitig für seinen Tod verantwortlich machen. Weißt du, was du da sagst? Ja, ich weiß, das klingt blödsinnig. Aber das ist genau der Eindruck, den sie auf mich gemacht haben. Und wie lange sind sie schon so? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht eine Woche. Mir erzählt ja nie jemand was. Weil jedermann logischerweise annimmt, dass du als einfühlsamer und auffassungsfähiger Psychologe solche Dinge selber feststellst. Aha. Danke. Bitte. Aber wahrscheinlich ist in einem solchen Laden auch nichts anderes zu erwarten. Was soll denn das nun wieder heißen? Ich meine, hier sitzen wir. Ein halbes Dutzend Displaced Persons. Meilenweit von jeder Zivilisation entfernt. Auch wir sind nur Menschen. Auch wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen. Nur entstehen in diesem sehr beschränkten Rahmen natürlich manchmal auch Dinge, die in London oder sonst wo überhaupt nicht denkbar wären. Möchtest du mir eventuell verschlüsselt irgendetwas furchtbar Wichtiges mitteilen? Was? Bitte? Ach so, nein, natürlich nicht, verdammt nochmal. Siehst du, ja, ohne mich würdest du noch splitternackt in der Gegend herumstehen. Oh, hallo, Harvester. Telefonanruf für Sie, Dr. B. Vielen Dank. Aus London, Ihr Onkel. Ja, vielen Dank. Besten Dank, Harvester. Ich komme sofort. Sir? Ich wusste gar nicht, dass du einen Onkel in London hast. Ich habe überall einen Onkel. Ich sehe dich beim Lunch, okay? Herein. Du wolltest mich sprechen, Alec? Ah ja, Max. Komm herein. Ja. Bitte, schließ die Tür. Ist etwas nicht in Ordnung? Du klingst ja direkt hoffnungsvoll. Ja, also um die Wahrheit zu sagen, Alec, dieser Laden hier läuft so reibungslos, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich beziehe mein Gehalt als Verwalter unter falschen Voraussetzungen. Naja, irgendeine Art Problem oder so etwas wird dir also sozusagen meine Existenz, wenigstens temporär, bis zu einem gewissen Grad rechtfertigen. Ja, ich verstehe. Nur bin ich leider gar nicht sicher, ob überhaupt ein Problem besteht oder nicht. Ja, nun, was glaubst du denn, dass passiert ist? Ich bin fast sicher, dass irgendjemand sich an meinen Bändern zu schaffen gemacht hat. An deinen Bändern? Ja. Ich nehme alle meine Therapiesitzungen auf Band auf, wie du weißt. Ja, ja. Ich brauche ja wohl nicht extra zu betonen, dass einige dieser Aufnahmen ziemlich intime Details aus dem Leben meiner Patienten enthalten. Ja, ja, verstehe. Und damit willst du natürlich sagen, dass diese Bänder ein Geschenk des Himmels für einen potenziellen Erpresser darstellen. Und darum schließe ich sie auch immer sorgfältig in diesen Stahlschrank hier ein, zu dem ich allein einen Schlüssel habe. Natürlich, wenn ein Mitglied meines Forschungsteams ein Band zum Studium eines bestimmten Krankheitsbildes unbedingt benötigt, dann leihe ich es ihm selbstredend gern aus. Aber niemand, absolut niemand, kommt ohne mein Wissen an diese Bänder heran. Und trotzdem, glaubst du, ist es jemandem gelungen? Ja. Zweimal. Das erste Mal war es nur so ein unbestimmtes Gefühl. Aber infolgedessen richtete ich meine besondere Aufmerksamkeit nun auf die Reihenfolge der eingeordneten Bänder. Weißt du, auf die Zugehörigkeit einzelner Bänder zu einem bestimmten Themenkreis und so weiter. Und heute Morgen, als ich den Stahlschrank öffnete, war ein Band unverkennbar falsch eingeordnet. Ein Band? Ja. Ein ganz besonders heikles natürlich. Ja, und hast du einen bestimmten Verdacht? Nein. Und das Interesse von wem auch immer an diesem bestimmten Band gibt dir auch keinen Fingerzeig? Nein, ich glaube nicht. Und ich nehme an, du wirst mir lieber nicht sagen, was auf dem Band drauf ist. Ich sehe wirklich nicht, wozu das gut sein sollte. Nicht? Nun, Alec, es gibt zwei Wege, wie wir dieser Sache auf den Grund gehen können. Hm. Der eine ist eine vollumfängliche Untersuchung mit Verhören, Sicherstellung der Alibis. Oh Gott, nein. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass du das sagen würdest. In diesem Fall kommt Plan 2 zur Anwendung. Und, der wäre? Wir ändern die Schlösser an deinem Stahlschrank. Darf ich mich zu dir setzen? Allison. Was? Oh, Vicky, ja, natürlich. Entschuldige, bitte setz dich. War das ein angenehmer Tagtraum, aus dem ich dich aufgeweckt habe? Ach, nichts. Nichts Interessantes jedenfalls. Nicht etwa heimliche Freude über den Erfolg des neuen Projekts? Was denn für ein neues Projekt? Na, du und Alec. Arbeitet ihr nicht an etwas ganz Neuem? Nein. Wie in aller Welt kommst du denn auf die Idee? Oh, ich weiß nicht. Mir schien einfach, es liege etwas in der Luft. Oh mein Gott. Diese sogenannte idyllische Forschungsstation ist ja schlimmer als der Duschraum einer höheren Mädchenschule. Ja, okay, Alice. Reg dich nicht auf. Um ganz genau zu sein, haben wir uns während des letzten Monats mit nichts anderem als den langweiligsten Routinearbeiten beschäftigt. Ja, wie gesagt, alles bestens. Es ist nur... Ich bin doch deine Freundin. Habe ich jedenfalls gemeint. Um Himmels Willen, Vicky. Also gut, vergiss es. Tim hat gerade vorhin gesagt, dass es manchmal schwierig werden kann, wenn man so eng zusammen unter einem Dach lebt und arbeitet. Wie gewisse Beziehungen sozusagen zwangsläufig entstehen. Und, Ach, der will dich doch nur weichklopfen für den großen Abgang. Nein, nein, das glaube ich eigentlich nicht. Nicht? Er ist doch ein Mann, oder? Was? Ist es das, was Alec mit dir gemacht hat? Was Alec mit mir gemacht hat? Hallo. Ist da für mich auch noch ein Plätzchen frei? Können Sie denn nicht sehen, dass wir uns ungestört privat unterhalten möchten? Oh, es tut mir leid. Ich habe nicht realisiert. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Also wirklich, Alice. Ja, ja, okay. Liz, es tut mir leid, das war unverzeihlich. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Nein, es ist ganz und gar nicht in Ordnung und ich entschuldige mich in aller Form. Das macht es zwar nicht besser, aber es ist eben wieder einmal die falsche Zeit im Monat und ich bin miserabler Laune. Machen Sie sich keine Gedanken. Bitte kommen Sie doch an unseren Tisch. Oh. Eigentlich habe ich Dr. Renfrew versprochen, ihm einen Platz zu reservieren. Aha, nun, wie Sie meinen. Jetzt schmollt sie natürlich nicht. Wundert dich das? Hör schon auf, Vicky. Du willst mir nicht erzählen, dass sie dir nicht auch auf die Nerven geht. Ich gebe zu, sie ist vielleicht ein bisschen schusselig. Aber... Ein bisschen schusselig? Sie ist ein cleveres junges Ding und weiß sehr genau, wo ihre Vorteile liegen. Wie meinst du das? Und die Männer fallen natürlich scharenweise darauf herein, diese Vollidioten. Oder hast du das nicht bemerkt? Allison, was zum Teufel ist eigentlich los? Bitte? Also noch vor 14 Tagen, da hättest du dich geweigert, mit jemandem, der solche haltlosen Verallgemeinerungen von sich gibt, auch nur am gleichen Tisch zu sitzen. Ja, nun, man hat eben nie ausgelernt, nicht wahr? Allison, was genau hat Alec denn getan? Herr Vicky, ich weiß, das klingt jetzt völlig verrückt, aber du musst mir glauben, wenn du irgend kannst. Ja, natürlich, aber... Ich bin es gar nicht, die hier redet. Was? Jedenfalls hoffe ich zu Gott, dass ich es nicht bin. Schau, ich kann dir das jetzt nicht erklären. Wie wäre es mit einem Drink heute Abend? Naja, ja. Drüben im Pub, so gegen 9, okay? Ja, okay, Allison, bestens. Gut, bis dann. Dr. Lutyens. Oh, Mr. Pynsent. Michael Pynsent. Ah ja, natürlich. Wie geht es Ihnen, Mr. Pynsent? Mir geht es sehr gut. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich einen Moment zu Ihnen setzen würde? Nein, natürlich nicht. Bitte. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich. Ich weiß, wir kennen uns kaum. Nein, keineswegs. Dr. Renfrew unterstützt jederzeit einen möglichst engen Kontakt zwischen Pflegepersonal und Patienten. Ist schon sehr außergewöhnlich, nicht wahr, Dr. Renfrew? Doch. Wir sind auch dieser Meinung, ja. Sie stimmen also seinen Ansichten zu? Worüber? Zum Beispiel über den Kontakt zwischen Ihnen und dem Patienten. Aber ja, natürlich, Mr. Pynsent. Michael, bitte. Alistair, könnte ich Sie einen Moment sprechen? Aber sicher, Mr. Wellings. Wer hatte Dienst während der letzten zwei Nächte? Letzte Nacht Mason, die Nacht davor ich selbst. Aha. Und Sie haben nichts Ungewöhnliches bemerkt? Ja, inwiefern ungewöhnlich? Nun, zum Beispiel Patienten, die um Mitternacht im Laborbereich umherwandern. Zum Beispiel. Nein? Nein, nichts dergleichen, Sir. Ist etwas nicht in Ordnung? Ach, nicht eigentlich. Dr. Renfrew vermisst lediglich eine Brieftasche, die er in seinem Arbeitskittel im Labor vergessen zu haben glaubt. In welcher Nacht, Sir? Ja, da ist er eben nicht ganz sicher. Jedenfalls, niemand hat jemanden in der Nähe des Labors in einer der beiden Nächte gesehen. Nein, Sir. Natürlich haben wir Dr. Renfrew gehört. Gehört? Nun, seinen Bandapparat, kurz nach Mitternacht. Aha. Und Mason sagt, so gegen 1 Uhr heute früh. Ja, ich nehme wenigstens an, es war Dr. Renfrew, der... Ja, ja. Wer denn sonst? Ja, eben. Ein Dieb hätte ja wohl kaum... Ja, aber vielleicht sollte man doch besser die Polizei benachrichtigen. Ach, das glaube ich nun doch nicht. Wie gesagt, Dr. Renfrew ist gar nicht sicher, ob... Wer hat heute Nachtdienst? Ich, Sir. Also, dann halten Sie bitte die Augen offen. Nicht wahr, Herr Wester? Ja, selbstverständlich, Sir. Hallo. Wo warst du denn? Hat dein Onkel wieder angerufen? Bitte? Ach so, nein, nein. Vicky, es tut mir so leid. Ich habe ganz einfach... Ja, ja, schon gut. Aber eigentlich hätte ich dich vor 10 Minuten sehr gut brauchen können. Wie meinst du das? Einer von Alex' Patienten, ein gewisser Michael Pynsent. Ja, ich weiß, wen du meinst. Na, jedenfalls kam der an den Tisch, plauderte und fragte mich dann plötzlich, ob ich heute Abend mit ihm ins Kino gehen würde. Oho, du hast also noch andere Verehrer. Ach, hör auf, Tim. Es war ganz und gar nicht komisch. Wieso? Ach, du kennst doch diese introvertierten Typen, die alles in sich hineinfressen. Alex' Spezialität. Ja. Ich wusste einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte, ohne seine Therapie ernsthaft zu gefährden. Wie wäre es denn mit dem höflichen Hinweis auf eine frühere Verabredung gewesen? Ja, das habe ich ja schließlich auch gesagt. Übrigens, habe ich tatsächlich eine Verabredung heute Abend. Ah, so? Keine Angst. Nur mit Allison. Ich treffe mich mit ihr um 9 Uhr im Pub. Ich glaube, sie möchte Ballast abwerfen. Du, red doch schnell mit Alec. Er kann am besten beurteilen, ob du mit deinem Korb das seelische Gleichgewicht seines Patienten ernsthaft gefährdet hast. Eigentlich schade. Pynsent verlässt uns morgen und ein angenehmer Abend mit einer jungen, unkomplizierten Frau wie Sie, Vicky, wäre möglicherweise der Schlusspunkt einer im Ganzen gesehen ziemlich erfolgreichen Therapie gewesen. Aber natürlich sind Sie in keiner Weise verpflichtet. Vielen Dank, Alec. Sie haben mir sehr geholfen. Was wollen Sie denn, dass ich sagen soll? Sie sind schließlich volljährig und müssen Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Hören Sie, Alec, das ist doch lächerlich. Ich frage Sie lediglich, ob Sie als Pynsons behandelnder Psychiater der Meinung sind, meine Ablehnung, mit ihm ins Kino zu gehen, könnte den Erfolg seiner Therapie beeinträchtigen. Wenn ja, sage ich meine Verabredung mit Allison ab. Nun, Vicky, ich hätte zwar gedacht, dass Sie Allison zu jeder anderen Tages- und Nachtzeit sehen können, aber es ist natürlich nicht entscheidend. Gut, in diesem Fall... Ja. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht... Macht nichts, Max. Ich gehe sowieso gerade. Vielen Dank, Alec. Oha. Kein Problem. Hat es nichts zu tun mit dem Problem, das wir vorhin besprochen haben? Großer Gott, nein. Gut. Aber, Alec... Warst du gestern und vorgestern Nacht hier drin und hast dein Bandgerät benutzt? Nein. Beide Abende habe ich das Labor um 7 Uhr verlassen und abgeschlossen. Meinst du, jemand hat... Aber das Risiko, überrascht zu werden. Ja, wieso Risiko, Alec? Jedermann, der vor der Türe deines Labors vorbeigegangen wäre, hätte natürlicherweise angenommen, dass du selbst die Bänder abhören würdest. Die Reaktionen der beiden Herren vom Nachtdienst beweisen das. Ja, aber wieso zweimal hintereinander? Ja, nun das erste Mal, um festzustellen, ob überhaupt etwas von Interesse auf den Bändern drauf ist. Und dann, nachdem das offenbar der Fall war... Sag es nicht. Ja, Alec, irgendjemand, irgendwo, hat jetzt eine Kopie davon. Gute Nacht, Harvester. Ah, Sie gehen noch aus, Dr. Latjens. Ja, nur schnell ins Pub. Ich hoffe, Sie nehmen Ihren Wagen. Aber nein, Harvester. Es ist eine so schöne helle Nacht und ich nehme die Abkürzung durch das Wäldchen. Ganz allein? Ja, Harvester. Ganz allein. Oh, das würde ich nicht tun, Dr. Latjens. Aber, Harvester, was kann denn bei Vollmond in dieser ländlichen Idylle hier schon passieren? Heutzutage ist man nirgends sicher, Dr. Latjens. Nicht seit die Gerichte angefangen haben, Schwerverbrecher wie blasse Konfirmanden zu behandeln und ihnen einen Erholungsurlaub am Meer zu verschreiben. Harvester, ich habe mich oft gefragt, wie Sie Ihre moralische Überzeugung mit Ihrer Arbeit in einer psychiatrischen Forschungsstation in Einklang bringen. Ich habe den größten Respekt vor Ihrer Arbeit, Dr. Latjens. Aber verzeihen Sie mir, zu wissen, warum jemand gefährlich und bösartig ist, das ändert doch nichts an der Tatsache, dass er es ist. Und dafür sollte er angemessen bestraft werden. Bestraft? Und zu welchem Zweck? Damit er sich in Zukunft etwas anständiger verhält? Ja. Ja, zum Teil, ja. Und wenn die Untersuchungen im Allgemeinen das Gegenteil beweisen? Das halte ich für unwahrscheinlich, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten, Dr. Latjens. Aber einmal angenommen, es wäre so. Würden Sie trotzdem auf einer Bestrafung bestehen? Ja. Warum? Weil, wenn Schlechtigkeit nicht bestraft wird, worin besteht dann überhaupt noch ein Grund, gut zu sein? Ah. Nun, jedenfalls haben Sie die Genugtuung, dass Ihre Ansichten wieder sehr modern sind. Zu spät, Dr. Latjens. Das Unrecht ist bereits geschehen. Sag mal, Simon, soll das ein schlechter Augenblick, Scherz sein? Gordon. Sind Sie ganz sicher? Es besteht nicht der geringste Zweifel. Gut, vielen Dank. Gordon, du musst mich in Fellows Cross einführen. Bitte? Unter irgendeinem plausiblen Vorwand, den dein Freund Renfrew akzeptiert. Ja, was ist denn passiert? Eine junge Ärztin ist gestern Nacht tätlich angegriffen worden. Tätlich? Du meinst... Nein, aber brutal zusammengeschlagen. Sie hat eine Abkürzung durch ein Wäldchen genommen, jemand griff sie von hinten an und verschwand dann spurlos. Und du meinst, da gibt es einen Zusammenhang? Ja, ich habe das Gefühl, die Situation in Fellows Cross spitzt sich zu. Und Kirov? Kirov war gestern die ganze Nacht in London. Das hat das Telefongespräch vorhin bestätigt. Aber ich kann dir trotzdem etwas Neues über Freund Kirov erzählen. Ja? Ja. Rate, wo Igor seine diplomatische Laufbahn begonnen hat. Keine Ahnung. In Nummer 19, Czarnia-Straße. Psychologische Kriegsführung. Genau. Eine etwas merkwürdige Karriere, die auf einen untergeordneten Posten innerhalb der sowjetischen Botschaft in London führt, nicht? Allerdings, aber daraus lässt sich noch immer kein Zusammenhang mit dem Vorfall von gestern Nacht in Fellows Cross konstruieren. Sag mal, was hält denn dein berühmter Schläfer davon? Die junge Ärztin ist mein Schläfer. Mama, ich hab Angst. Mama! Vicky, mein Liebes. Oh, Mama! Vicky. Es ist alles gut. Wach auf. Wach auf, Vicky. Oh Gott. Allison. Oh Gott. Oh Gott, was für ein schrecklicher Traum. Alles noch einmal? Nein, das ist ja das Schreckliche. Du. Es war meine Mutter. Deine Mutter? Ja, aber es kann nicht meine Mutter gewesen sein. Sie hätte mich nie in einer Besenkammer unter der Treppe eingeschlossen. Es war entsetzlich. Ich konnte die Dunkelheit spüren, wie sie mir die Kehle zuschnürt. Ich wusste gar nicht, dass du unter Klaustrophobie leidest. Das tue ich auch nicht. Habe ich nie getan. Nicht im geringsten. Also, falls dir eine kleine Sofortanalyse etwas nützt, würde ich sagen, dass du, wie sehr viele Frauen, die von Männern schlecht behandelt werden, dass du das Gefühl hast, nichts anderes verdient zu haben. Dass deine Mutter dich dafür bestrafen muss. Aber wieso auf diese Art? Das hätte sie nie getan, nie. Vielleicht hat dein Unterbewusstsein sie gerade deswegen dazu gezwungen. Ich weiß es nicht, aber eines weiß ich. Du bist momentan nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Besuch? Wer? Ein Herr namens Nash, ein Freund eines Freundes von Alec. Ein alter Polizeipsychologe, glaube ich. Und will er mit mir über gestern Nacht sprechen? Ja, wahrscheinlich, aber wie gesagt... Nein, nein, nein. Du, ich möchte ihn doch lieber sehen. Wenn er schon zu uns in die Wildnis gekommen ist. Wie du meinst. Sie können hereinkommen, Mr. Naschig. Oh, danke. Lasse Sie mit Vicky allein, aber bitte bleiben Sie nicht so lange. Nein, natürlich nicht. Vielen Dank. Wahrscheinlich sollte ich mich irgendwie verantwortlich fühlen, Dr. Latchins. Aber man hat Ihnen doch klar gemacht, dass Sie beim geringsten Anzeichen einer wirklichen Gefahr sofort mit uns in Kontakt zu treten haben. Aber ich war ja gar nicht in Gefahr. Ich wollte lediglich auf dem kürzesten Weg ins Pub zu einer Verabredung. Außerdem ist es durchaus möglich, dass das alles mit Ihren Angelegenheiten gar nichts zu tun hat, Mr. Nash. Wie meinen Sie das? Nun, es besteht eine gewisse Möglichkeit, dass es einer der Patienten gewesen sein könnte. Also, wenn ich richtig orientiert bin, ist jeder Mann hier, Patienten sowohl wie Pflegepersonal, von der Polizei auf Quetschungen, Kratzer und so weiter untersucht worden. Der Mann trug Handschuhe. Also gibt es wohl kaum Spuren meiner Gegenwehr. Würden Sie nicht sagen, Dr. Latchins, dass das Tragen von Handschuhen wohl eher auf kühle Vorausplanung als auf eine emotionale Kurzschlusshandlung hindeutet? Doch, ja. Wir müssen also annehmen, dass irgendjemand in Fellows Cross von ihrer Zusammenarbeit mit uns weiß, nicht wahr? Ja, aber was wollte denn dieser jemand mit einem plötzlichen tätlichen Angriff auf mich erreichen? Er hätte mich doch längst in aller Ruhe... Töten können? Ja, wenn er gewollt hätte. Vielleicht wollte er sie lediglich abschrecken. Abschrecken? Wovon? Ich weiß doch gar nichts. Wirklich nicht. Sie haben nicht das Geringste herausgefunden? Nein. Seit der Geschichte mit dieser Limousine habe ich lediglich festgestellt, dass sich zwei Kollegen plötzlich sehr merkwürdig benehmen. Ich kann mir allerdings etwas Bemerkenswerteres vorstellen. Nun also, Allison, ich meine Dr. Wiley, die sie heraufgebracht hat. Ja, Dr. Wiley, gut. Ja. Weiter. Ja, nun, während Monaten hatten sie und Alec Dr. Renfrew eine wirklich sehr enge Beziehung. Halb Liebespaar, halb glänzend aufeinander abgestimmte Berufskollegen. Und jetzt kann sie seine bloße Anwesenheit kaum ertragen. Ist das alles? Nein, das ist nicht alles. Ich meine, Allison war eine so warmherzige Person, offen, fröhlich und kein bisschen neurotisch. Und jetzt? Jetzt ist sie ein einziges Nervenbündel, völlig verkrampft, voll von Bitterkeit dem gesamten männlichen Geschlecht gegenüber. Ich weiß, das klingt nach Überreaktion, aber bitte glauben Sie mir, die Veränderung ist wirklich so krass. Und innerhalb welcher Zeitspanne? Innerhalb von wenigen Tagen. Praktisch über Nacht. Haben Sie sie je daraufhin angesprochen? Ja, erst gestern. Das ist ja der Jammer, denn ich glaube, sie wollte sich wirklich mir anvertrauen. Ich war auf dem Weg zum Pub, um sie dort zu treffen, als... Könnte sonst noch jemand von dieser geplanten Aussprache gewusst haben? Ja und nein. Ich meine... Aus verschiedenen Gründen habe ich das Gefühl, dass die halbe Belegschaft von meinem Rendezvous mit Allison gewusst hat. Jedenfalls wissen wir jetzt, was der Angreifer beabsichtigt hat. So? Was denn? Er wollte Zeit gewinnen. Er hätte sie töten können, aber so weit wollte er nicht gehen. Er wollte lediglich ihre intime Aussprache mit Dr. Wiley um mindestens 24 Stunden hinausschieben. Was das Ganze für uns auch nicht gerade einfacher macht. Wieso? weil uns das kaum Zeit lässt, nach dem Motiv zu suchen. Aber ein Gutes hat es trotzdem. Nämlich? Wenn er schon alles über Sie weiß, können wir unsere Nachforschungen von jetzt an ganz offen und offiziell führen. Dr. Latiens, würden Sie mich für gönnerhaft halten, wenn ich sage, dass Sie die ganze Angelegenheit besser gemeistert haben, als das sonst jemand in Ihrer Situation getan hätte? Nun, wahrscheinlich sind Sie gönnerhaft. Aber der Glanz des Lobes schmeichelt doch ungeheuer. Gut. Also bis später. Herein. Dr. Renfrew. Ah, Mr. Nash. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Machen Sie Fortschritte. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich? Ja, natürlich. Handelt es sich um einen unserer Patienten? Dr. Renfrew, ich fürchte, ich bin nicht ganz offen zu Ihnen gewesen. Hier, bitte, mein Ausweis. National Security? Ja, wieso hat mir denn Gordon erzählt, Sie seien ein Polizeipsychologe? Anfänglich schien es ratsam, in einer gewissen Anonymität arbeiten zu können. Nun haben sich aber die Umstände geändert. Die Umstände? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was in aller Welt hat denn der Überfall auf Vicky mit National Security zu tun? Es handelt sich nicht in erster Linie darum, was mit Dr. Latiens passiert ist. Wir haben nämlich ziemlich schlüssige Beweise dafür, dass am letzten Wochenende jemand aus dieser Forschungsstation mit einem Attaché der russischen Botschaft in Kontakt getreten ist. Was? Der betreffende Attaché hat seine Ausbildung auf dem Gebiet der psychologischen Kriegsführung erhalten. Blödsinn. Wieso sagen Sie das? Weil nichts, was hier geschieht, von irgendwelchem Interesse für die Russen sein könnte. Sind Sie da ganz sicher? Absolut. Und was ist mit Ihren Bändern? Bitte? Ihr Verwalter, Mr. Wellings, hat mir mitgeteilt, dass Sie befürchten, jemand könnte eines dieser Bänder abgehört, möglicherweise sogar kopiert haben. Ja, das kann mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun haben. Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn ich das selbst beurteilen könnte. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen das Band nicht vorspielen. Warum nicht? Weil es höchst vertraulich ist. Wenn es das nicht wäre, Dr. Renfrew, wäre ja auch niemand daran interessiert. Sagen Sie mir wenigstens, um welchen Patienten es sich handelt. Es gibt da gar keinen Patienten. Dr. Renfrew. Ich meine, was ich sage. Die einzigen Stimmen auf diesem Band sind meine eigene und die einer meiner Kolleginnen. Sie behandeln eine Ihrer Kolleginnen? Nein, nein. Es ist schwierig, Ihnen das zu erklären. Es handelt sich um ein Experiment. Ja, also dann sehe ich keinen Grund dagegen, dass ich das Band abhöre. Und ich bin sicher, Dr. Wiley auch nicht. Woher wissen Sie... Ich muss zugeben, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Dr. Renfrew, es ist Ihnen doch wohl klar, dass ich Sie, wenn nötig, dazu zwingen kann, mich das Band abhören zu lassen. Aber ich hoffe sehr, dass es nicht so weit kommt. Bitte verbinden Sie mich mit Dr. Wileys Büro. Um Himmels Willen, Tim. Spiel doch jetzt nicht den Beleidigten. Na, hör mal. Ein kleiner Schock ist das schon, weißt du. Da erinnert man sich an verschiedene intime Gespräche und hofft, man habe nichts gesagt, das im Entferntesten gegen das nationale Interesse ausgelegt werden könnte. Aber das ist doch absurd. Schau. Ich habe niemand nachspioniert. Ich habe keine Gespräche belauscht und sie brühwarm weitergegeben an MI5. Ich habe lediglich etwas entdeckt. Etwas sehr Seltsames. Was? Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Nein, natürlich nicht. Aber eines kann ich dir sagen, Tim. Jemand, den ich kenne, hat mich hinterrücks angegriffen. Ja. Und jemand, den ich kenne, ist ein Verräter. Was zum Teufel redest du denn da? Was willst du? Ich stehe auf. Sei doch vernünftig. Ich kann nicht länger hier herumliegen. Ich will wissen, was vorgeht. Vicky, das kann auch ich für dich herausfinden. Nein. Aber du könntest mich in der Kantine zu einer Tasse Tee einladen. Also gut. Hier, dein Morgen. Danke. Oh. Siehst du? Ich bin völlig in Ordnung, Tim. Ja, hier, ist der Lift. Wollen wir nicht lieber... Sonst schleppe ich dich ins Bett zurück. Du, Vicky, das mit dem Verräter, das hast du doch nicht etwa ernst gemeint, oder? Ich weiß nicht. Ich möchte nicht darüber sprechen, verstehst du? Aber du glaubst doch nicht etwa, dass du immer noch in Gefahr bist. Nein, das glaube ich nicht. Aber... Komm, hier ist der Lift. Na komm. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Vicky. Nein, nein. Bitte nicht der Lift. Vicky, ist alles okay? Nicht der Lift, bitte. Warum denn nicht? Bitte. Du. Vicky. Was ist denn hier los? Vicky. Es tut mir so leid. Ich bin vor langsamer Überschnappen. Das ist ja auch kein Wunder. Warum haben Sie aufstehen lassen, Tim? Ja, ich wollte ja gar nicht. Er wollte wirklich nicht. Es war alles meine Idee. Was ist denn effektiv passiert? Ich weiß es nicht. Beim Anblick der offenen Lifttür wurde ich plötzlich von blinder Panik erfasst. Ich wusste gar nicht, dass Sie an akuter Klaustrophobie leiden, Vicky. Aber das tue ich ja gar nicht. Ich bin doch 1000 Mal mit diesem Lift hinauf und hinunter gefahren. Eine simple Reaktion, das ist alles. Wie dein Traum. Was für ein Traum? Dr. Wiley, wollen Sie damit sagen, dass eine Attacke akuter Klaustrophobie die normale Folge eines hinterhältigen Überfalls ist? Nicht unbedingt, aber... Tim, bitte bringen Sie Vicky jetzt zurück ins Bett. Ja, okay. Ja. Komm, Vicky. Ich komme mit. Nein, Allison, bitte. Warte einen Moment. Was willst du von mir? Was war das für ein Traum, den du eben erwähnt hast? Ach, Vicky hatte so eine Art Albtraum unter dem Einfluss starker Beruhigungsmittel. Ihre Mutter schloss sie in eine kleine dunkle Besenkammer ein. Hat Ihre Mutter das in Wirklichkeit je getan? Nein, nie. Mr. Nash, ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir uns das Band anhören. Na, endlich. Wie alt bist du, Allison? 12. Aber alle sagen, ich sehe aus wie 14. Und du bist auf dem Heimweg von der Schule. Es ist ein schöner Tag. Und du hast dich entschlossen, die Abkürzung durch das Wäldchen zu nehmen. Stimmt das? Obwohl deine Mutter dir das verboten hat. Mhm. Aber du hast ja vor nichts Angst, nicht wahr? Was ist das? Was? Dieses Geräusch in den Büschen, hast du es nicht gehört? Nein. Hör genau hin. Da ist es wieder. Solltest du nicht schneller laufen? Rennen. Ja, rennen. Schneller. Schneller. Ja, schneller. Was ist das da vor dir? Was? Ein Mann, ein großer Mann. Nein. Er grinst. Es ist ein bösartiges Grinsen. Seine Hände sind schmutzig, seine Nein. Kleine. Er kommt auf dich zu. Er grinst immer noch. Nein, nicht. Bitte nicht. Es tut mir leid, aber von jetzt an wird es immer widerlicher. Ach, wirklich? Ja. Darf ich fragen, was genau der Sinn eines solchen Experimentes ist? Mr. Nash... Sie wissen selbstverständlich, dass die Wurzeln einer Neurose beinahe ausschließlich auf gravierende traumatische Erlebnisse in frühester Jugend zurückzuführen sind. Ja, natürlich. Was wir jedoch erst langsam zu verstehen beginnen, ist die Tatsache, dass entscheidende Begebenheiten, die nicht stattgefunden haben, die Psyche eines Patienten genauso stark beeinflussen können. Was? Ich habe deshalb eine Technik entwickelt, die es den Patienten unter dem Einfluss gewisser Betäubungsmittel ermöglicht, diese bedeutsamen Momente quasi noch einmal zu durchleben und die Dinge zu tun und zu sagen, die sie damals hätten tun und sagen wollen. Das ist erstaunlich. Ja. Die psychischen Auswirkungen sind allgemein gesehen durchaus zufriedenstellend. Eine Art Absolutionseffekt beinahe. Was Ihr Experiment mit Dr. Wiley betrifft, kann man aber doch wohl kaum von Absolution sprechen. Ja, also, das war mein Fehler. Wie bitte? Ich bin auf sexuelle Probleme spezialisiert. Hauptsächlich Frigidität und generelle Antipathie gegen alles Männliche. Es ist geradezu verblüffend, wie oft auch diese Symptome auf eindeutige Erfahrungen frühester Jugend zurückzuführen sind. Und darum wollten Sie aus erster Hand erfahren, wie das so ist. Richtig. Mit welchem Resultat? Oh, mit vollem Erfolg. Nach 4 Behandlungen betrachte ich das gesamte männliche Geschlecht nur noch mit einer Mischung aus Misstrauen und Verachtung. Aha. Und wie wirkt sich diese Einsicht nun auf die Behandlung Ihrer Patienten aus? Das weiß ich noch nicht. Wir werden es erst herausfinden, wenn wir den Prozess umkehren. Und Sie haben mir gesagt, Dr. Renfrew, dass es hier nichts gibt, das die Russen interessieren könnte. Ja, es tut mir leid. Ja, aber wieso denn? Wieso? Gezielt verursachte Psychose. Völlig normalen, gesunden Menschen wird quasi mit einer einfachen Spritze eine schwere Neurose injiziert. Können Sie sich auch nur im Geringsten das Chaos vorstellen, das die fahrlässige Anwendung Ihrer Technik weltweit provozieren könnte, Dr. Renfrew? Ja, durchaus. Aber dieser Prozess bedingt eine größere Zeitspanne. Und das Einverständnis des Patienten zur Zusammenarbeit. Absoluter Quatsch. Bitte? Ja, es tut mir leid, Dr. Renfrew, aber die Implizierung eines Albtraums in das Unterbewusste von Dr. Lertjens brauchte weder viel Zeit noch die freundliche Kooperation der Patientin. Oh Gott. Genau. Ja, das war unser Freund, der Ihre Methode einmal selbst ausprobieren wollte. Unter dem Einfluss schwerer Beruhigungsmittel und des traumatischen Erlebnisses eines beinahe tödlichen Überfalls bedurfte es nur noch der konzentrierten Anwendung Ihrer Methode, Dr. Renfrew, um eine ausgebildete Psychiatrieärztin wie Dr. Lertjens, die übrigens absolut nichts von dieser Therapie wusste, vor einer offenen Lifttüre zu einem kreischenden Nervenbündel zu reduzieren. Was ist denn jetzt schon wieder? Könnt ihr sie nicht mal für 5 Minuten alleine lassen? Bei allem Respekt, Dr. Biel, aber das ist ja schließlich keine Intensivstation. Wir sind doch Vickys Freunde. Dr. Lertjens, wären Sie bereit, sich für ein kleines Experiment zur Verfügung zu stellen? Was für ein Experiment? Abgesehen von diesem Albtraum, dass Ihre Mutter Sie in eine dunkle Besenkammer gesperrt hat, vermute ich da noch etwas anderes, noch tiefer in Ihrem Unterbewusstsein. Eine Stimme, eine menschliche Stimme, die Ihnen die falsche Erinnerung suggeriert. Was? Ich verstehe. Und was genau schlagen Sie vor? Dass Dr. Renfrew Dr. Lertjens in eine hypnotische Trance versetzt und Sie zum Moment Ihrer Beeinflussung, sagen wir mal so, zurückführt, sodass sie in der Lage ist, die Tatsachen von den eingeimpften Wahnvorstellungen zu trennen. Mein Gott, Leute Ihrer Gattung strecken doch wirklich vor nichts zurück. Ja, ja. Was? Hat denn Vicky nicht schon genug mitgemacht? Dr. Renfrew versichert, dass die Wirkung des Experimentes, wenn überhaupt, nur heilsam sein kann. Das ist richtig, ja. Und es kann vielleicht auch uns helfen, Allison. Ja, ich verstehe. Stört es also nicht, wenn ich hier bleibe? Aber keineswegs. Soll ich also jetzt das Band laufen lassen? Ja, bitte. Vicky! Es ist in Ordnung, Tim. Wirklich. So ist es gut, Vicky. Tief atmen. Das wird nicht lange dauern. Vicky, Allison hat Ihnen eine Spritze gegeben und ist weggegangen. Jetzt können Sie schlafen. Sehr schön. Nun sind Sie eingeschlafen. Sie schlafen tief und fest. 5 Minuten verstreichen. 10 Minuten. Eine halbe Stunde. Was ist es? Nichts. Haben Sie etwas gehört? Nein, nichts. Hat sich etwa die Tür geöffnet? Ich glaube nicht. Aber Sie können doch etwas hören, nicht wahr? Ja. Was ist es? Musik? Was passiert jetzt? Nichts. Doch, Vicky, es passiert etwas, nicht wahr? Jemand spricht zu Ihnen. Nein. Doch, ja. Wer ist es? Wer ist es, Vicky? Mama. Nein, Vicky, Ihre Mutter ist gar nicht da. Doch. Mama, warum siehst du mich so an? Vicky. Vicky, hören Sie mir gut zu. Ihre Mutter liebt Sie. Sie hat Sie nie irgendwo eingesperrt. Nein, aber... Jemand lügt, Vicky. Was? Jemand sitzt neben Ihnen in der Dunkelheit und lügt und lügt und lügt. Was? Wer ist es, Vicky? Niemand. Vicky, diese Stimme lügt. Wessen Stimme, Vicky? Wessen Stimme ist es? Vicky. Tim. Sind Sie zufrieden, Mr. Nash? Ja. Dass Sie wieder ein bisschen Farbe im Gesicht haben, Dr. Latkins. Im Übrigen, natürlich bin ich beruhigt, einem Verräter das Handwerk gelegt und es verhindert zu haben, dass eine potenziell so gefährliche Behandlungsmethode der Gegenseite in die Hände gefallen ist. Gleichzeitig tut es mir aber natürlich leid, dass dabei jemand beteiligt war, dem Sie nahestanden. Wie aber haben Sie herausgefunden, dass es ausgerechnet Harvester war, der mich zusammengeschlagen hat? Bei der Überprüfung des Personals hier in Fellows Cross haben meine Leute herausgefunden, dass Harvester vor Jahren wegen eines perfiden Überfalls auf ein Schulmädchen eine gewisse Zeit im Gefängnis verbracht hat. Hat er gesagt, warum? Ich zweifle daran, dass er das selbst überhaupt weiß. Seltsamerweise hat er sie ja gewarnt, nicht wahr? Und Sie haben seine Warnung, etwas spöttisch vielleicht, in den Wind geschlagen. Aber... Er sagt, er sei Ihnen nur nachgegangen, um sicher zu sein, dass Sie unbelästigt dem Pub ankommen würden. Ach. Ja. Und dann ist ihm offenbar eine Sicherung durchgebrannt. Wahrscheinlich ist es sogar wahr. Sie hätten es mir gleich sagen können. Es schien sinnlos. Besonders, da ich noch nicht ganz sicher sein konnte. Oh, das war aber nicht der einzige Grund, nicht wahr? Mussten Sie nicht befürchten, dass ich mich weigern würde, mich für Ihr kleines Experiment zur Verfügung zu stellen, das in diesem Fall möglicherweise meinen Geliebten entlarven würde? Hätten Sie sich geweigert? Es wäre mir lieber gewesen, wenn Sie mir die Wahl gelassen hätten. Bitte verzeihen Sie mir, Dr. Latkins, aber ich fürchte, Sie verstricken sich in einem Netz widersprüchlicher Loyalitäten. Schließlich hat sie ihr Geliebter, wie Sie ihn nennen, schon seit längerer Zeit getäuscht. Wie ich ihn? Nun, so wissen Sie, er hat sie zwar nicht zusammengeschlagen, schön, aber trotzdem war er mehr als bereit, aus ihrem verletzlichen Zustand Vorteile zu ziehen und Dr. Renfrews Therapie auszuprobieren. Worum ging es überhaupt? Um Geld? Nein. Es war nichts als ein lächerlicher Zufall. Es gab nämlich zwei Schläfer in Fellows Cross. Und Tim schlief eben leider für die Gegenseite. Das war Der Schläfer von Fellows Cross von Rod Beecham. Aus dem Englischen übersetzt von Hans Hausmann. Es sprachen Matthias Habich, Eveline Hall, Renate Müller, Jürgen Michaelis, Willi Buser, Wolfgang Hepp, Bernd Braun, Priska Büchli und Jupp Seile. Regie Hans Hausmann, Produktion Schweizer Radio DRS 1987.